haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute tödliche Fragen. Erster Teil. In den vergangenen Jahren wurde ich schon einige Male angefragt, an Seminaren und anderen langweiligen Anlässen aus meinem Leben zu erzählen. Eine Anfrage vom Fernsehen kam mir gerade recht, da mein Kontostand sich wieder einmal bedrohlich nahe der Armutsgrenze näherte und die lag bei Privatdetektiven tiefer als beim Rest der Bevölkerung. Anstelle eines Studios traf ich mich in freier Natur mit der Moderatorin der Sendung. Ich heiße Anna Goldberg. Ich bin die Moderatorin der neuen Quizshow mit dem Arbeitstitel Fragen aus dem Dreiländereck. Und ich bin Privatdetektiv mit dem Arbeitstitel Meloni braucht neue Klienten. Sehr gut. Sie sind unser Stargast. Wir werden gleich mit den Proben beginnen. Wird meine Telefonnummer eingeblendet, während ich spreche? Bei den Proben genügt es, wenn Sie ein wenig improvisieren. Wo sind die Kameras? Wir proben hier im Freien. Die Aufzeichnung der Sendung ist da hinten in dem großen Container. Das sieht mir aber nicht gerade nach höchstem Fernsehgenuss aus. TV25 ist ein junger Sender. Wir stecken noch in den Anfängen. Sobald es aber mal mit der Werbung läuft, können wir uns eigene Studios leisten. Der Container da drüben gehört nicht mal Ihnen. Der gehört der Bahn. Er ist aber mit Kameras ausgerüstet. Darin werden jeweils die Zugbegleiter des Monats porträtiert. Und wie wird das Programm gesendet? Verschicken Sie Videokassetten an die Zuschauer. Wir warten derzeit noch auf eine Sendebewilligung. Das heißt, die Sendung wird vielleicht gar nie ausgestrahlt. Wir sind guter Hoffnung. Das sind schwangere Frauen auch. Aber die kriegen auch nie einen eigenen Sender. Ich schlage vor, dass wir mit den Proben beginnen. Da drüben sind die drei Kandidaten. Sie zeigte auf drei schemenhafte Wesen im Gegenlicht. Ich ärgerte mich darüber, dass ich für diesen Unsinn meinen besten Anzug und meine besten Schuhe angezogen hatte. Frau Goldberg wies mir einen Platz neben sich zu. Die drei Kandidaten sahen alles andere als glücklich aus. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Quiz. Fragen aus dem Dreile-Ausgabe direkt aus Bregenz am Bodensee. Wir sind hier aber weder in Bregenz noch am Bodensee. Das da drüben ist eine Pfütze im Vergleich zum Bodensee. Hat man dem Idioten nicht erklärt, um was es hier geht? Noch so eine Beleidigung und Sie können sich bei einem Spezialisten für plastische Chirurgie anmelden. Wir warten jetzt seit über 2 Stunden. Ich bin müde und ich habe Hunger. Tut doch nicht so. Ich könnte noch 2 Stunden hier herumstehen. Also, ich finde das schön und aufregend. Also nochmal, herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Dreiländerecks Fragen zum Quiz. Das war jetzt aber völlig verkehrt. Das ist doch völlig egal. Das ist ja nur eine Probe. Das spielt sehr wohl eine Rolle. Das ist nicht egal. Beim ORF läuft das ganz anders. Irgendwie viel professioneller. Was hast denn du beim ORF gemacht? Ich habe da mal im Archiv gearbeitet. Ich habe auch ein Archiv. Ich sammle alle Nachrichten über den FC Grünwil. Da habe ich als Bub mal gespielt, linker Verteidiger. Mhm. Dann hat aber mein Vater gesagt, das sei nichts für mich. Er wollte nicht, dass ich ein Linker werde. Deshalb wechselte ich auf die rechte Seite. Das hat meinem Vater gefallen, nicht aber dem Trainer. Das ist alles hochinteressant. Was ist jetzt, Frau Goldberg? Geht's weiter? Ich muss mich ein wenig sammeln. Braucht zufällig jemand der Anwesenden die Dienste eines Privatdetektivs? Ich habe ein paar Visitenkarten dabei. Kottan ermittelt. Das war eine tolle Serie. Ich mag den Dicken aus Teils. Und ich mag den Colombo. Ich finde immer heraus, wer der Mörder war. Aber das wird doch beim Colombo gleich am Anfang gezeigt. Ja, schon, aber theoretisch könnte es auch jemand anders gewesen sein. Einen solch hirnverbrannten Blödsinn habe ich noch nie gehört. Bitteschön, so nicht. Wir Schweizer sind vielleicht nicht die Schnellsten, aber wir haben es trotzdem weitergebracht als die Deutschen. So, jetzt bin ich wieder voll da. Das ist aber schön. Ich finde übrigens, dass Sie bezaubernd aussehen. Oh, danke. Meine Mutter trägt auch so eine Brosche. So. Kommt, Leute, ich möchte heute noch zurückfahren. Was ist eigentlich mit dem Hotel? Wo kann ich übernachten? Eine Übernachtung ist leider nicht vorgesehen. Und wie sieht es mit der Spesenentschädigung aus? Ich habe mich erkundigt. Ich kann die Fahrspesen von der Steuer abziehen. Da staunt der Deutsche, nicht wahr? Machen wir jetzt einen Durchlauf oder nicht? Ich muss mal. Oh, nicht jetzt, bitte schön. Sie begann, alberne Fragen zu stellen und die drei Kandidaten lasen die Antworten von einem Zettel ab. Da ich mich in Sachen Fernsehen nicht auskannte, ging ich davon aus, dass das alles mit rechten Dingen zu und her ging. Dann war es endlich soweit und ich war als Stargast an der Reihe. Und jetzt zu Ihnen, Herr Fischer. Meloni ist mein Name. Sie sind ja von Haus aus Kabarettist. Das ist mir aber neu. Heute sind Sie einer der gefragtesten Schauspieler. Bin ich das? Hat er keinen Zettel mit den Antworten drauf erhalten? Herr Fischer wird spontan antworten, deshalb improvisieren wir jetzt hier ein wenig. Kann ich jetzt meine Telefonnummer durchgeben? Warum habt ihr nicht einen dickeren Komparsen genommen? Genau. Der sieht doch den Bullen von Tölz überhaupt nicht ähnlich. Ich soll den Bullen von Tölz spielen? Ist der Ottfried Fischer in einem Fahrstuhl stecken geblieben? Sie sollen nur so tun, als wären Sie unser Stargast Ottfried Fischer. Aber Sie sagten mir, dass ich der Stargast bin. Sie kennt doch kein Mensch. Meloni habe ich noch nie gehört. War da nicht etwas am Radio? Ach, ich komme nicht drauf. Oder haben Sie mal beim FC Grünwil gespielt? Ja. Können wir jetzt bitte weitermachen? Lassen wir das mit dem Stargast und kommen wir jetzt zur Spezialitätenrunde. Drüben im Container sind Spezialitäten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz ausgestellt. Sie sollen die Spezialitäten der jeweils anderen Länder erraten. Und das, was nicht erraten wird, darf ich essen? So könnte ich mich optisch dem Ottfried Fischer annähern. Wisst ihr, wie ein Glarner Ankerzieger aussieht? Nein. Na, wisst ihr nicht? Ich weiß aber sogar, wie Lapskaus aussieht und diese Salzburger Locken. Nockerln. Sag ich doch. Im Container war es warm, viel zu warm. Der Käse, der herumstand, roch unangenehm und einige Schokoladespezialitäten schmolzen vor sich hin. Frau Goldberg trat dennoch unerschrocken auf die Spezialitäten zu. Herr Fiedler, was sehen Sie? Eine Leiche. Das ist leider falsch. Frau Ortlecher? Da liegt ein Toter. Das ist leider auch falsch. Herr Leuenberger? Also das ist wie beim Colombo. Wir sollen herausfinden, warum da ein Toter liegt. Von was reden Sie überhaupt? Von dem Mann, der da drüben neben dem Käse liegt. Ach du meine Güte, das ist Klaus Baumann, unser Programmdirektor. Oh je, glauben Sie, dass er einen Herzanfall hatte? Die drei Kandidaten blieben stehen und Frau Goldberg ging zwei Schritte zurück. Ich ging als einziger ganz nahe an den Toten heran. Neben der Leiche lag ein blutverschmiertes Stativ. Der Mann war ganz offensichtlich erschlagen worden. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Sie hörten Tödliche Fragen, erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Meloni. Heute Tödliche Fragen. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Meloni wird als Stargast von einem Fernsehsender für eine neue Quizshow eingeladen. Bei den Proben stellt sich heraus, dass der Sender noch keine Sendebewilligung hat und auch niemand weiß, ob das Quiz je ausgestrahlt wird. Zudem soll Meloni lediglich als Double für einen bekannten Schauspieler fungieren. Als die Gruppe in einem provisorischen Fernsehstudio probt, entdecken sie die Leiche des Programmdirektors. Er ist erschlagen worden. Bis die Polizei eintraf, warteten alle vor dem Container. Ich versuchte, anhand der Spurenlage herauszufinden, was geschehen war. Doch mehr als das Offensichtliche konnte ich nicht erkennen. Es war an mir und Frau Goldberg, dem ermittelnden Polizisten, klarzumachen, was vorgefallen war. Folgendes, ich fasse zusammen. Sie arbeiten bei einem Fernsehsender, den es eigentlich gar nicht gibt. Nicht ganz, aber fast. Da drin liegt die Leiche des Programmdirektors, des Senders, den es nicht gibt. Das ist schon besser. Und Sie haben hier eine Sendung geprobt, von der niemand weiß, ob sie überhaupt je ausgestrahlt wird. Fragen aus dem Dreiländereck. Welches Land sollte dieser abgehalfterte Privatdetektiv spielen? Sie sollten sich darum bemühen, den Mord aufzuklären. Von Fernsehen haben Sie sowieso keine Ahnung. Da laufen keine Kreuzworträtsel. Herr Meloni wurde als Statist engagiert. Sie sagten, ich sei der Stargast. Kein Fernsehsender auf dieser Welt würde Sie als Stargast engagieren, Meloni. Wir haben heute nur geprobt. Das sind alles Statisten. Was? Keiner der Kandidaten ist echt. Nein, die kommen erst, wenn wir genug Geld gesammelt haben, um uns Techniker leisten zu können. Das wird ja immer besser. War außer Ihnen und den drei Pseudokandidaten sonst noch jemand auf dem Gelände? Ich stelle hier die Frage, Maloney. War außer Ihnen und den vier Pseudokandidaten sonst noch jemand auf dem Gelände? Außer uns nur der Programmdirektor. Er hat ein kleines, improvisiertes Büro im Container. Wir sind alle schon den ganzen Tag hier. Herr Maloney ist etwas später hinzugekommen. Am Morgen haben wir nur das Quiz geübt, aber noch nicht richtig geprobt. Üble Sache, Maloney. Der Mörder ist unter uns. Ach, Sie meinen, er hat sich hier irgendwo eingegraben? Er meint, dass Sie und die drei anderen die einzigen Verdächtigen sind. Und Sie nicht? Ich war keine Minute allein. Ah ja, ja das stimmt. Aber dass einer der drei den Baumann... Also, das kann ich nicht glauben. Es muss nicht einer der drei gewesen sein. Sie sind genauso verdächtig. Ich? Ich bring doch nicht meinen Direktor um. Sie schaute verzweifelt auf die Zettel, auf denen noch immer die Fragen standen, die jetzt keiner mehr beantworten musste. Der Polizist ging dazu über, die anderen Verdächtigen einzeln zu befragen. Freundlicherweise durfte ich dabei sein. Ich frage und Sie hören zu, Maloney. Ist das klar? Sie sollten aber vorsichtig sein. Vorhin lasen die Leute alle Antworten von einem Zettel ab. Name, Zivilstand, Sternzeichen. Fiedler Thomas, geschieden, sag ich nicht. Sagittarius, oder wie das heißt. Ist das Schütze oder Waage? Er sagte, dass er sein Sternzeichen nicht verraten möchte. Ja, genau, weil das irrelevant ist. Ich entscheide hier, was irre und was relevant ist. Sie kommen aus Deutschland. Na, nicht wirklich. Ich lebe schon seit 10 Jahren in der Schweiz. Man hat in einer Zeitungsannonce einen Deutschen gesucht als Statisten für eine neue Fernsehsendung. Da habe ich mich beworben. Ich wurde unter 3 Interessenten ausgewählt. Haben Sie den Toten gekannt? Ich hatte immer nur mit Frau Goldberg zu tun. Kann ich jetzt gehen? Nein, das können Sie nicht. Die bleiben hier, bis alle Fragen beantwortet sind. Aber die sind alle beantwortet. Wir haben die Antworten auf einen Zettel gekriegt. Und wie lautet die Antwort auf die Frage, wer hat den Programmdirektor erschlagen? Ich stelle hier die Frage, Maloney. Wie lautet die Antwort auf die Frage, wer hat Klaus Baumann erschlagen? Das ist präziser, Maloney. Darauf erhält man eine bessere Antwort. Die Antwort, die er erhielt, war zwar präzise, ließ aber trotzdem alle Fragen offen. Frau Ortlecher war eine gelangweilte Hausfrau, die schon bei unzähligen Fernsehsendungen im Publikum saß. Vor allem in diesen Gerichtssendungen sitze ich gerne. Die sind spannend. Ist zwar alles gestellt mit Schauspielern, aber die machen das richtig gut. Im Schweizer Fernsehen laufen nie solche Sachen. Die machen immer auf Kultur. Ich meine, nichts gegen Tierfilme, aber mich interessiert das richtige Leben und echte Schicksale mehr. Da sind Sie ja jetzt am richtigen Ort. Klaus Baumann, der Programmdirektor von TV25, ist erschlagen worden. Das ist entsetzlich. Aber wenn alle Leute eines natürlichen Todes sterben würden, gäbe es keine Krimiserien im Fernsehen. Und das wäre auch nicht schön. Sie glauben also, dass sich Baumann für all die Krimiserien im Fernsehen geopfert hat? Ich stelle hier die Fragen. Haben Sie irgendetwas Auffälliges bemerkt, wie heißt das? Ortlicher. Sissi Ortlicher. Vielleicht ein Streit? Ein Schrei oder ein Schuss? Der Programmdirektor ist auch noch erschossen worden? Dem blieb aber auch gar nichts erspart. Es fielen keine Schüsse und es wurde auch niemand erschossen. Da bin ich aber beruhigt. Ich habe nämlich einen Heidenrespekt vor Schusswaffen. Meine Mutter hat mit einem Revolver streunende Katzen erschossen und einmal aus Versehen meinen kleinen Bruder getroffen. Er trägt sein Schicksal aber ganz toll. Und wenn man nicht genau hinschaut, sieht man gar nicht einmal mehr, dass er hinkt. Diese Geschichten interessieren jetzt nicht. Das ist aber eine wahre Geschichte. Hier geht es um Mord. Vom Mordsprecher. Nur das zählt. Für die Polizei vielleicht. Für mich zählen aber noch andere Dinge. Zum Beispiel ein gutes Essen. Sie könnten den Käse essen, der für das Quiz bereitgestellt wurde. Nein, das kann ich nicht. Den hat womöglich der Programmdirektor in den Händen gehabt, bevor er ermordet wurde. Ich glaube, ich esse heute gar nichts mehr. Mein Magen gab einen knurrenden Kommentar zum Besten, den aber niemand zu verstehen schien. Der Polizist füllte sein Notizbuch und ich vertrat mir die Beine. Dann war der dritte Kandidat und somit der vierte Verdächtige an der Reihe. Er reichte dem Polizisten die Hand und lächelte überfreundlich. Also früher war ich einmal nahe daran, mich für die Polizeilaufbahn zu entscheiden. Leider kam dann etwas dazwischen. Heute arbeite ich als selbstständiger Unternehmensberater von Unternehmungsberatungsfirmen. Und davon kann man leben? Ja, nicht königlich, sage ich immer. Aber die Könige werden heute ja vom Staat subventioniert. Wir reden hier über einen Mord und nicht über einen König. Ja, ich weiß. Ich habe jede Folge von Columbo gesehen. Sie sollten sich jetzt einmal neben der Leiche bücken. Columbo findet da immer etwas. Neben der Leiche bücken sich bei uns die Spezialisten. Ja, was ist der Fehler? Alle sind Spezialisten, aber niemand hat mir den Durchblick. Sehen Sie, ich weiß zum Beispiel alles über den Fußballclub Grünwil. Aber habe ich deshalb den Durchblick? Nein, weil ich zum Beispiel nichts von Taktik verstehe. Columbo würde das ganz anders angehen. Wir sind hier nicht im Fernsehen. Sollten Sie die Ermittlungen behindern, kann ich Sie einsperren. Mich einsperren? Das glaube ich kaum. Ich habe eine Rechtsschutzversicherung. Damit kann ich mir sogar den Liebling Kreuzberg als Anwalt leisten. Oder den Perry Mason, wenn Ihnen das lieber ist. Sie scheinen ja ein ausgesprochener Scherzkeks zu sein. Das sagt meine Frau auch immer. Ja, sie ist es, die mich für solche Castings und als Statist anmeldet. Sie glaubt, dass ich eines Tages entdeckt werde. Hier werden Sie höchstens als Mörder entdeckt. Eine Rolle, die Ihnen vielleicht ganz gut steht. Also ich würde lieber einen Schweizer Columbo spielen. Ja, in einer Sennenkutte und mit einem dieser krummen Stumpen im Mund. Die weitere Befragung des Mannes ergab weder Hinweise noch Verdachtsmomente. Die Leute von der Spurensicherung hatten inzwischen den Container abgesucht und dem Fotokopierer ein interessantes Schriftstück gefunden. Wir luden Frau Goldberg dazu ein, sich den Brief genauer anzusehen. Lesen Sie vor. Diesen Brief habe ich nicht geschrieben. Klaus Baumann hat ihn geschrieben und offenbar wollte er eine Kopie anfertigen, die er dann an Sie überreicht hat. Vorlesen! Oder soll ich Sie auf der Stelle verhaften? Also gut. Kündigung, mit diesem Schreiben wird das Anstellungsverhältnis mit Frau Anna Goldberg mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Mit freundlichen Grüßen, Klaus Baumann, Programmdirektor TV25. Nach so etwas haben wir gesucht. Aber das war doch nur ein Missverständnis. Sie hatten einen Grund, Baumann zu töten. Nur weil er mich entlassen wollte? Ich könnte jederzeit wieder eine Stelle finden. Ich habe nämlich Talent. Das wird sich zeigen. Sie kommen mit. Und dann werden Sie verhört. Und wenn Sie nach 24 Stunden nicht gestanden haben, dann... Ja, dann sind Sie entweder unschuldig oder Sie haben Talent zur Lügnerin. Tatsächlich wurde Frau Goldberg vorübergehend festgenommen. Die drei Kandidaten waren zuerst schockiert und wenig später erleichtert. Sie hinterließen ihre Personalien und einen zwiespältigen Eindruck. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Tödliche Fragen, zweiter Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliche Fragen. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? Maloney wird als Stargast für ein neues Fernsehquiz eingeladen. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Sender und die Sendung noch gar nicht existieren und er nur als Double für den richtigen Stargast hinhalten soll. Als der Programmdirektor ermordet aufgefunden wird, hilft Maloney bei den Ermittlungen der Polizei. Diese verhaftet die Moderatorin, da sie als einzige ein Tatmotiv zu haben scheint. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Tödliche Fragen. Dritter und letzter Teil. was bisher geschah. Meloni wird als Stargast für ein neues Fernsehquiz eingeladen. Vor Ort stellt sich heraus, dass der Sender und die Sendung noch gar nicht existieren und er nur als Double für den richtigen Stargast hinhalten soll. Als der Programmdirektor ermordet aufgefunden wird, hilft Meloni bei den Ermittlungen der Polizei. Diese verhaftet die Moderatorin, da sie als einzige ein Tatmotiv zu haben scheint. Bei der Polizei war man sich sicher, die richtige Person verhaftet zu haben. Ich hatte meine Zweifel, doch das kümmerte wie immer niemanden. Im Gegenteil, meine Zweifel schienen geradezu als Bestätigung zu wirken. Ich habe ein Buch gelesen, Maloney. Ach. Darin wird bewiesen, dass der erste Eindruck meistens der richtige ist. Ich kann Ihnen das anhand meiner Erfahrungen mit Verbrechern bestätigen. Der erste Verdächtige ist oft der Richtige. Auch wenn nur einer von 100 ersten Eindrücken falsch ist, können Sie nicht wissen, ob der aktuelle stimmt oder nicht stimmt. Ihre Theorie taugt also nicht. Das ist nicht meine Theorie, das ist ein Buch, das sie millionenfach verkauft hat. Hamburger verkaufen sich auch millionenfach und werden dadurch auch nicht gesünder. Hamburger dienen nicht der Verbrechensbekämpfung. Und ob sie das tun? Sie machen Verbrecher schwergewichtig und deshalb besser kenntlich und langsamer. Frau Anna Goldberg ist nicht der Typ, der sich von Fastfood ernährt. Wir haben uns erkundigt, Maloney. Die Frau lebt über ihre Verhältnisse. Ihre Kreditkarte wurde schon mehrfach gesperrt. Der Freund will auch nichts mehr von ihr wissen. Sie glauben, dass sie den Programmdirektor aus Verzweiflung ermordet hat? So ist es. In der heutigen Medienlandschaft findet niemand so schnell wieder einen Job. Vor allem nicht, wenn jemand über keinerlei Qualifikationen und Talent verfügt. Frau Goldberg bleibt in Untersuchungshaft, das habe ich beantragt. Der zuständige Richter weilt derzeit für einen Kurzurlaub auf einer griechischen Insel, nachdem er beim Ladendiebstahl erwischt wurde. Die Welt ist aus den Fugen, Maloney. Aus meiner langjährigen Erfahrung weiß ich, dass man Hausfrauen nicht kurz vor der Mittagszeit besuchen sollte. In der Zeit von Mikrowelle und Fertigmenüs wird das zwar nicht mehr so streng gehandhabt, ich machte mich aber trotzdem auf einiges gefasst. Das ist schon seltsam. Da geschieht ein Verbrechen ganz in meiner Nähe. Aber es bedeutet mir emotional weniger als gewisse Gerichtsfälle im Fernsehen. Das liegt vermutlich daran, dass der Tote kein Schauspieler war und nicht charmant lächelte, bevor er erschlagen wurde. Aber auch diese Frau Goldberg. Nie hätte ich ihr so etwas zugetraut. Ich meine, die Frau war überfordert. Das konnte man sehen. Aber den eigenen Programmdirektor erschlagen. Er wollte sie entlassen und offenbar lebte Frau Goldberg über ihre Verhältnisse. Da ist sie nicht die Einzige. Unsere Nachbarn haben sich gerade einen neuen Geländewagen geleast. Ich finde, man muss ein ziemlicher Idiot sein, um in der Stadt mit einem Geländewagen herumzufahren. Mir wurde übrigens gestern eine 50-Franken-Note aus meiner Handtasche entwendet. Gestern während der Proben? Ich habe die Tasche wie alle anderen im Container auf einen Tisch gelegt. Heute ist mir aufgefallen, dass mein Not-50er fehlt. Sehen Sie die Zahnstocher auf dem Tisch? 4 Stück und alle mit einer anderen Farbe bemalt. Ich habe den gestrigen Tag für mich noch einmal Revue passieren lassen und mir genau überlegt, wer von uns wann alleine war. In dem Container hat es eine Toilette gegeben. Da ging jeder von uns einmal rein. Aber wer auf die Toilette ging, hätte die Leiche sehen müssen, wenn sie schon da lag. Das heißt, wir brauchen bloß noch zu ermitteln, wer als Letzter auf die Toilette ging. Genau, da müssten doch Spuren zu finden sein. Das ist vielleicht nicht so appetitlich, aber ich finde, wenn es der Wahrheit dient, müsste man auch das in die Ermittlungen mit einbeziehen. Sie erzählte fröhlich von Fäkalien, Schweiß und DNA und kochte dazu einen wohlriechenden Eintopf. Ich verzichtete dennoch darauf, gemeinsam mit ihr und ihren 2 Kindern zu Mittag zu essen. Stattdessen suchte ich Herrn Leuenberger auf, der Mann, der alles über den Fußballclub Grünwil wusste. Hier im Keller ist mein Reich. Ah. Alles genau nach Jahren geordnet. Eine komplette Vereinsgeschichte. Hm. Also ich habe die Namen von Hunderten von Spielern im Kopf, weiß genau, welcher Spieler wann den Verein wechselte oder wann er zurückkam. Das hilft uns leider im Mordfall Baumann auch nicht weiter. Aber Colombo kann uns weiterhelfen. Ich habe mir gestern Nacht auf Video 3 seiner Fälle angesehen. Man muss nach den Fehlern suchen, die der Mörder gemacht hat. Bei Colombo stehen die Fehler in den Drehbüchern. Ja schon, aber was er daraus macht, ist schon sehr speziell. Ich meine, der Derrick hätte das nie gekonnt. Wissen Sie, die Laien denken immer, die Mörder müssten ein gewaltiges Motiv haben, um jemand umzubringen. Dabei genügt es manchmal, wenn jemand zum falschen Zeitpunkt am falschen Platz ist. Waren Sie am Tatort auf der Toilette? Aber sicher, mehrmals. Ich habe eine gute Verdauung. Der Fiedler, der hat über Verstopfung geklagt. Der ist ja beinahe nicht mehr zurückgekommen. Ich wollte schon nach ihm schauen, weil ja eine wichtige Probe bevorstand. Fiedler war als letzter auf der Toilette? Ja, ich glaube schon. Könnte das wichtig sein? Was würde Columbo in einer solchen Situation machen? Sie meinen, wenn er Verstopfung hat? Ich dachte eher, wenn er eine Idee hat. Ach so. Also dann dreht er sich weg, verabschiedet sich und geht zur Tür. Dann dreht er sich plötzlich um, hält die Hand in die Höhe und sagt, ach, da fällt mir noch etwas ein. Ich lächelte, ging zur Tür, drehte mich um und hielt eine Hand in die Höhe. Leuenberger applaudierte. Bei der Polizei applaudierte niemand, als ich darum bat, im Zentralcomputer die Angaben zu einem gewissen Herrn zu überprüfen. Gemeinsam mit einem mürrischen Polizisten und einem Haftbefehl betraten wir am späteren Nachmittag ein Spielcasino. Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Das bezweifle ich. Ich habe gerade die Fortsetzung des Buches mit dem Titel »Der erste Eindruck zählt« gelesen. Es trägt den Titel »Wenn der erste Eindruck falsch war«. Darin steht zwar nicht viel Gescheites, aber es könnte der entscheidende Hinweis zum Mordfall Baumann sein. Also ich kann Ihnen nicht folgen. Diese Automaten werden immer raffinierter. Ich musste ständig neue Strategien ausdenken, damit ich sie besiegen kann. Automaten kann man nicht besiegen. Sie sind spielsüchtig, Herr Fiedler. Also ich spiele gerne, aber ich bin noch nicht süchtig. Zittert meine Hand? Falls ja, sollten Sie es mal mit ein paar Handschellen versuchen. Das ist ungeheuerlich. Sie sind aktenkundig, Herr Fiedler. Erschwindeln von kleineren und größeren Geldbeträgen. Diebstahl und Sachbeschädigung. Da war ich jünger. Der letzte Vorfall liegt nicht einmal ein Jahr zurück. Vor einem Jahr war ich jünger, oder wollen Sie das bestreiten? Sie wurden gesehen, wie Sie als letzter vor den Proben auf die Toilette gingen. Na und, macht mich das verdächtig? Allerdings, wenn nämlich der Programmdirektor von einem anderen Anwesenden getötet wurde, dann hätten Sie die Leiche sehen müssen. Vielleicht kam irgendein Sträucher rein oder einer seiner Angestellten lief amok. Das passiert doch überall. Der Programmdirektor war den ganzen Morgen in einem behelfsmäßig eingerichteten Büro. Vermutlich wollte er auf die Toilette gehen, als er Sie sah. Wie sollte er mich sehen, wenn ich auf der Toilette saß? Sie saßen nicht auf der Toilette. Sie durchwühlten die Taschen und Jacken der anderen Kandidaten, weil sie Geld für ihren Casinobesuch benötigten. Dabei gibt es wunderbare Computerspiele. Da kann man pokern und flippern und auch nur einen Franken auszugeben. Das ist doch nicht das Gleiche. Ich muss das Adrenalin spüren. Baumann stellte sie zur Rede. Sie griffen das Stativ und schlugen auf ihn ein. Es hat keinen Sinn zu leugnen. Sie haben zwar die Fingerabdrücke vom Stativ abgewischt, aber wir werden Fingerabdrücke an den Taschen der anderen Kandidaten finden. Ich war an diesem Tag auf alle Fragen vorbereitet, nur nicht darauf, dass mich plötzlich jemand fragt, was machen Sie da? Das hat mich total aus dem Konzept gebracht. Der Mann griff sofort sein Handy. Ich wusste, dass er die Polizei anrufen wollte. Dann ging alles ganz schnell. Ich realisierte gar nicht richtig, was ich getan hatte. Auch heute noch nicht. Für so etwas gibt es Psychologen. Die werden Ihnen all die schrecklichen Dinge aus Ihrer Kindheit wieder bewusst machen. Das gibt Albträume. Albträume sind im Gefängnis besonders übel. Sie sind verhaftet auf der Stelle. Ein Spiel noch, bitte. Der Polizist hatte ein Einsehen. Er lächelte diabolisch, als der Automat eine Münze nach der anderen schluckte und verdaute, ohne sie wieder rauszulassen. Offenbar litten auch Geldspielautomaten unter Verstopfung. So geht das! Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten »Tödliche Fragen«, dritter und letzter Teil.